Wir befanden uns nun wieder an Land und schlugen zunächst den Weg nach Tschidda ein. Das Erste, was ich dort zu tun hatte, war der Kauf von 2 Kamelen. Und dann entschloss ich mich, nach Mekka zu reiten. Wir hatten vielleicht 10 Kilometer zurückgelegt, als vor uns die Gestalt eines einzelnen Reiters auftauchte. Der Fremde trug die Kleidung eines wohlhabenden Beduinen und hatte die Kapuze seines Burnus weit über das Gesicht gezogen. Sein Reittier war mehr wert als unsere beiden zusammen. Wie erstaunt war ich, als mich aus seinem bartlosen Gesicht 2 große braune Augen lebhaft musterten. Kein Zweifel, das war kein Mann, sondern eine Frau. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Welches ist dein Weg hier in der Wüste? Mein Weg ist überall. Wohin führt dich deiner? Ich komme von Tschidda, will meine Tiere ausreiten, die ich dort gekauft habe, und dann wieder in die Stadt zurückkehren. So wohnst du in Tschidda? Nein, ich bin dort fremd. Du bist ein Pilger? Nein, ich bin kein Hadschi. Dann bist du also kein Rechtgläubiger? Ich war noch nicht in Mekka. Mein Glaube ist nicht eurer. Bist du ein Jude? Nein, ich bin ein Christ. Und dein Begleiter? Er ist ein Muslim, der nach Mekka pilgern will. Bist du der Freund oder der Diener dieses Effendi? Ich bin sein Diener und Freund. Effendi, komm und folge mir. Wohin? Bist du ein Schwätzer, dass du fragst? Oder fürchtest du dich vor einer Frau? Verzeih mir. Ich bin nicht gewohnt, in deinem Land eine Frau wie dich zu treffen. Eine Frau, die bewaffnet ist? Ja. Weißt du nicht, was eine Begum ist? Die Königin ihres Stammes. So ist es. Wie viele Male hast du eine Blutrache gehabt? Mein Glaube verbietet sie mir. Wer tötet, wird durch das Gesetz bestraft. Aber wenn jetzt Abu Saif käme und dich angreifen sollte? So würde ich mich wehren und ihn im Notfall töten. Notwehr ist erlaubt. Aber du sprichst von Abu Saif? Kennst du ihn? Ich kenne ihn. Hast du von ihm gehört? Ich habe nicht nur von ihm gehört, ich habe ihn auch gesehen. Wo hast du ihn gesehen? Wo und wann? Gestern, auf seinem Schiff. Auf seinem Schiff? Wir waren seine Gefangenen. Wir sind ihm entflohen. Und wo ist sein Schiff? In dieser Richtung. In einer Bucht liegt es versteckt. Und ist Abu Saif an Bord? Nein, er ist in Mekka, dem Großscheriff ein Geschenk zu bringen. Geld, das er ihm vorher gestohlen hat. Du hast mir eine wertvolle Botschaft gebracht. Ich gehöre nämlich zum Stamme der Atebe. Und wir sind die größten Feinde der Tschehene, zu denen Abu Saif gehört. Sie trieb ihr Hetschin zu größerer Eile an und lenkte nach einiger Zeit nach rechts ein, wo eine Reihe von Bodenerhebungen am Himmelsrand sichtbar wurden. In einer Talmulde standen einige Zelte. Vor den Zelten lagen an die 30 Kamele und einige Pferde. Eine Anzahl dürrer, struppiger Wüstenhunde erhob bei unserem Nahen ein wütendes Geheul, worauf die Insassen der Zelte erschienen. Sie hatten ihre Waffen ergriffen und zeigten ein kriegerisches Aussehen. Wartet hier. Ihr sollt mit Scheik Malek sprechen, dem Gebieter des Stammes. Er ist mein Vater. Ich komme gleich zurück. Sidi, halte deine Waffen bereit. Ich traue diesen Leuten nicht, denn es sind Ausgestoßene und Verfluchte. Woran erkennst du das? Weißt du nicht, dass alle Beduinen, die in der Gegend von Mekka wohnen, die Tropfen von den Wachslichtern, die Asche von dem Räucherholz und den Staub von der Türschwelle der Kaaba sammeln und sich damit die Stirn einreiben? Ja. Diese Männer hier haben aber nichts an ihren Stirnen. Sie dürfen nicht nach Mekka und nicht zur Kaaba. Sie sind verflucht. Aus welchem Grund kann man sie ausgestoßen haben? Vielleicht werden wir es von ihnen erfahren. Allah segne eure Ankunft. Steigt ab und tretet in unser Zelt. Ihr sollt unsere Gäste sein. Wir stiegen von unseren Tieren und wurden in eins der Zelte geführt, wo wir uns niederließen und mit einem einfachen Mahl bewirtet wurden. Während wir aßen, wurde kein Wort gesprochen. Dann aber reichte man uns je einen Beri. Und während wir den persischen, wohlriechenden Tumbak-Tabak rauchten, begann die Unterhaltung. Es waren über 20 Männer in dem Zelt. Der Alte, der uns begrüßt hatte, führte das Wort. Ich bin Scheik Malek und möchte mit dir reden, Effendi. Die Sitte verbietet, den Gast mit Fragen zu belästigen. Aber ich werde dich dennoch einiges fragen müssen. Bitte? Du hast mit meiner Tochter Amsha gesprochen. Sie sagte mir, dass du Abu Saif gesehen hast. Allerdings. Abu Saif gehört zu den Tschehene, Ich bin ein Sohn der Atebe. Diese beiden Stämme leben in Feindschaft. Dennoch wagt es Abu Seif, meine Tochter Amschad zu rauben und sie zu zwingen, sein Weib zu sein. Nach einem Jahr der Demütigung gelang es Amschad zu entkommen. Sie kam mit ihrer Tochter Hanne zu mir zurück. Seit jener Zeit suche ich Abu Seif, um mit ihm abzurechnen. Einmal hatte ich ihn gefunden. Das war im Palast des Statthalters. Aber der schützte den Räuber und ließ ihn entkommen. Dieser Räuber ist ein Bekannter des Pascha? Nicht möglich. Effendi, noch ganz andere Dinge sind möglich. Höre, ich befand mich mit einigen Männern meines Stammes in Mekka, um eine Opfergabe zur Kaaba zu bringen. Da sah ich Abu Seif mit einigen seiner Leute. Der Zorn übermannte mich. Ich ergriff ihn, obwohl bei der Kaaba jeder Streit verboten ist. Ich wollte den Mädchenräuber nicht töten. Ich wollte ihn nur zwingen, mir zu folgen, um draußen vor der Stadt mit mir zu kämpfen. Er wehrte sich und seine Männer halfen ihm. Ich wurde von den Wächtern des Heiligtums gefangen genommen. Abu Seif und seinen Leuten aber ließ man die Freiheit. Zur Strafe wurden uns die heiligen Orte verboten und unser Stamm wurde verflucht. Nun sind wir geächtet. Aber wir werden uns rächen und dann diese Gegend verlassen. Du warst ein Gefangener von Abu Seif? Ja. Weißt du den Ort genau, wo das Schiff verborgen liegt? Dieser Effendi mit Namen Karabenemsi, der sich vor keinem Menschen fürchtet, würde ihn selbst bei Nacht wiederfinden. Willst du uns hinführen? Ihr werdet die Tschehene töten? Ja. So verbietet mir mein Glaube, euch zu führen. Du darfst dich nicht rächen? Nein. Nur das Gericht hat das Recht, den Täter zu bestrafen. Ihr aber seid keine Richter. Deine Religion ist gut. Wir aber sind keine Christen und werden den Feind selbst bestrafen. Abu Seif ist reich und gefürchtet. Er würde beim Richter Schutz finden. Du hast Amschad den Ort angedeutet. Und ich werde das Schiff auch ohne deine Hilfe finden. Aber versprich mir, dass du die Tschehene nicht warnen wirst. Das verspreche ich dir. Ich habe keine Lust, noch einmal ihr Gefangener zu sein. So sind wir einig. Ich danke dir für deine Freundschaft.